Ihr hört Wrestling Replay und die Stimme von Alexander Petranowski, viel da draußen besser bekannt unter dem Namen Thumbtack Jack. Ich bin der Autor der ersten Autobiografie eines deutschen Wrestlers. Mein Buch heißt Meine Kämpfe, das könnt ihr bestellen auf www.meinekämpfe.de. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei Wrestling Replay. Hallo liebe Wrestling-Fans, die es mal werden wollen oder die seit der PG-Era nicht mehr sind. Das war gerade die Stimme vom deutschen Independent Wrestler Alexander Petranowski alias Thumbtack Jack. Danke dafür, Alex, und ich bin der Kleisi und mit dem Leon zusammen. Hallo Leon. Hallo. Da war er wieder. Machen wir heute einen Tag später als geplant, also heute an diesem Mittwoch, die Analyse zu Monday Night Raw vom 4. Juni 2012. So. Erstmal im Voraus, wie fandst du die Raw-Ausgabe? Naja, nicht so gut wie die davor, auch nicht so gut wie die vor 2 Wochen. Ja, ehrlich gesagt, nicht gut. Gut, also... man kann es so oder so sehen, ich fand es gar nicht so schlecht, es hat nur, war auch viel dabei, was nicht reingepasst hat oder unnötig war, und Big Show hat ganz klar mit seiner momentanen Art gefehlt und der Main Event war wieder so ein Witz eigentlich wie bei Zwei Jungs. Ja, wobei ich fand, dass der Ryback Auftritt wieder gegen 2 Jobber, falls man die noch so nennen kann, noch unnötiger war. Das ist vollkommen richtig, und zwar weiß ich sogar, wie die hießen. Aber das kommt. Ich auch. So, da kommen wir gleich zu. Okay. Also Raw vom 4. Juni 2012 startete mit The Voice of WWE, Michael Cole, und er holte John Cena zu einer Art In-Ring-Interview heraus. Ja, und der kam da unter an diesem Abend auch sehr viel Jubel, wie man das interpretieren konnte. Und ja, Michael Cole hat John Cena ein wenig runtergemacht, wenn man das so sagen kann. Und auch natürlich, wie er so ist, für die Heels, John Laurinaitis und auch Big Show sehr positiv bewertet. Und ja, wie fandst du das Segment bis zum Auftritt von John Laurinaitis? Auch da war es noch ganz in Ordnung, mal abgesehen von der Match-Ankündigung, aber gut, Michael Cole am Mikrofon, ob jetzt mit dem Headset oder mit WWE-Mikrofon, gefällt mir immer, da er schön Heat auf sich zieht. John Cena, das muss man ihn lassen, ist auch am Mikrofon hervorragend, und so war das eigentlich gar nicht so schlecht. Gut, und dann kam John Laurinaitis, der, wie Leon es am besten ausdrücken kann, Executive Vice President of Talent Relations and General Manager of both Raw and SmackDown. Ach, das ist immer schön dazu. Ich kann das nicht so aussprechen. Na, ja, schön ist es nicht, dass er es ist, ne? Nee, aber man kann das mit dem Nachnamen und... John Laurinaitis. Richtig. Also, John Laurinaitis sagte, dass John Cena heute seinen Gegner selber aussuchen dürfte. Ja, und John Cena wollte Big Show wählen, doch John Laurinaitis entgegnete schnell, dass Big Show nicht da sein werde, was einige Fans natürlich auch freute. Ja, dann hat John Cena einfach gesagt, ja, dann nehme ich dich. Und dann hat John Laurinaitis schnell gesagt, nee, nach unserem Match bei Over the Limit bin ich offiziell als Wrestler zurückgetreten. Da hat John Cena ein bisschen was gesagt, na gut, die heutige Raw-Ausgabe ist sehr etwas sehr Besonderes, und ich kann ja jeden, den ich will, aussuchen, und die Wahl fiel auf den Mann, der mit ihm im Ring stand, nämlich Michael Cole. Ja, und der war dann nicht mehr ganz so fröhlich, wie als John Laurinaitis rauskam, denn John Laurinaitis drehte sich mit seinem, jeder weiß ja, wie ich es nenne, Rollator, wieder um und ja, fuhr weg, und Michael Cole war dann sehr erbost und er folgte John Laurinaitis später auch in den Backstage-Bereich. Ja, braucht man zu dem Segment noch was sagen? Nicht wirklich. Also ich fand sehr amüsant, was da so passiert ist, aber Backstage ging es dann weiter, denn Michael Cole stellte Johnny, wie Cole ihn ja liebevoll nennt, Entschuldigung, zur Rede und ja, aber das brachte jedoch nichts, denn Michael Cole sagte, wir müssen hier auch ein bisschen auf die Leute achten, das ist People Power und John Cena hatte das Recht, jeden zu wählen, den er will und ja, Michael Cole solle ihn auch nicht mehr Johnny, sondern Mr. Laurinaitis nennen. Und erwähnenswert auch, dass John Laurinaitis seine Entscheidung unter anderem nicht geändert hat, weil nächste Woche ein ganz besonderer Mann zurückkehrt. Genau, und das habe ich mir auch aufgeschrieben, das Versch ja, das kommt gleich. Denn Okay. zuvor, denn zuvor gab es das Match, was es schon bei SmackDown gab, nämlich der World Heavyweight Champion Sheamus gegen Dolph Ziggler und der beste Seller der WWE. Und aber wie bei SmackDown auch hat Sheamus die Oberhand behalten und konnte mit dem Bicycle Kick nach dem White Noise, ich habe es mir gemerkt, gewinnen. Aber Sheamus, der feierte, wurde dann auf der Stage von Alberto Del Rio und später auch ein wenig von Ricardo Rodriguez attackiert. Wie fandst du das Match? Das Match war in Ordnung, schön, dass Ziggler jetzt zum zweiten Mal in Folge Single-Auftritte hatte. Das geht vielleicht auf Kosten von Jack Swagger, das kann ich allerdings verkraften. Schön fand ich dann auch, dass Sheamus noch kassiert hat von Alberto Del Rio. Schön fand ich allerdings nicht, dass er gewonnen hat, aber gut, so Ziggler aus dem Nichts zu einem World Heavyweight Titelmatch pushen, wenn noch Alberto Del Rio ansteht, ist auch nicht gut. Ja, und wir beide mögen ja Alberto Del Rio sehr und uns hat es natürlich gefreut, dass er Sheamus auch ein wenig dann attackiert hat. Oh ja. Gut, dann gab es eine kleine Promo zur DVD, die es seit gestern im Handel gibt, nämlich ECW Unreleased und ich, die Promo war klasse mit Paul Heymans Stimme unter anderem und also ich habe überlegt, mir das vielleicht mal irgendwann zuzulegen. Ja, würde ich mir glatt kaufen. Sieht bestimmt nicht schlecht aus in meinem DVD-Regal. Naja, Backstage kam es dann zu der Stelle, wo Leon eben schon drauf zu sprechen kam. David Otunga sagte zu John Laurinaitis, dass Mr. McMahon in der nächsten Woche zurückkehren wird, um John Laurinaitis zu beobachten, wie dieser seinen Job führt. Oh, das wird sehr schön, denn ich bin ein großer Mr. McMahon-Fan. Also Ich auch. ja, und mich freut sehr, wenn er dann mal wieder da ist mit seinem Powerwalk. Mich würde es allerdings noch sehr freuen, wenn John Laurinaitis zumindest einen oder zwei GM-Posten abgeben darf. Oh ja, vielleicht Teddy Long als SmackDown, aber Eve Torres wird mir auch ganz schön ausreichen. ja, aber vom Aussehen des Teams Eve Torres ist natürlich ein wenig besser. Dann wäre sie auf jeden Fall mal die hübscheste weibliche und oder männliche SmackDown General Managerin. Ja, stimmt, also Konkurrenz von der Schönheit gab es ja bisher auch nicht da. Also Ah, Kurt Angle. naja, dann gab es ein weiteres Return in der WWE, nachdem bei SmackDown Sin Cara Return ist, returnte jetzt auch Sin Cara bei Raw und er besiegte Junico mit dem La Mystica, auch Tilt-A-Whirl Facebuster genannt. Und das Match war von Sin Cara gar nicht schlecht geführt, aber von Junico auch nicht. War aber nur 2 Minuten 30 lang, deswegen würde ich mich da zurückhalten mit gut geführt. Natürlich war es gut geführt, aber mal schauen, wenn er denn mal längere Matches machen muss, ob er die dann auch ohne größere Botches übersteht. Ja, man hat jetzt mal gesehen, die Fans haben nach langer Zeit mal ein bisschen besser und relativ gut auf ihn reagiert und das ist doch schon mal ein Anfang für die WWE ein bisschen nachzudenken. Ja. Ah, gut. Storylines braucht er auf jeden Fall, weil sonst kann man mit denen nichts machen. Ja. Dann gab es ein Raw-Debüt, nämlich Ryback zum ersten Mal mit seinem neuen Gimmick bei Monday Night Raw. Das habe ich nämlich gelesen. Und ja, und er besiegte zwei Jobber, und zwar hießen die beiden Arthur Rosenberg und Stan Stinski. Ja, und er konnte die beiden natürlich, wie man es auch erwartet hat, bei der Statur seiner Gegner auch besiegen mit seinem Finisher, dem, wenn ich mich nicht recht entsinne, Double Fisherman Suplex. Modified Muscle Buster. Echt? Oh, okay. Da wo ich das geguckt habe, stand das so. Ist ja auch... Der erste Move von Ryback war übrigens sehr schön. Da hat er einen der Gegner, ich glaube es war Arthur Rosenberg, sehr hoch in die Luft geschleudert. Und ja, von da aus ging es dann nicht nur mit Arthur Rosenberg Rosenberg bergab, sondern auch mit dem Match. Aber naja. Ja. Also ich finde, Ryback, der braucht so langsam auch mal erstens sind richtige Gegner, zweitens eine Story. Sonst wird das auch nichts und sonst werde ich den auch nie mögen. Ja, und überraschend ist, dass ich diesmal ein paar Promos aufgeschrieben habe bei Raw. Und das war nämlich wieder eine wichtige, denn über den eine Promo über den 23. Juli 2012, denn da findet die 1000. Monday Night Raw-Ausgabe statt. Jawohl. Gut. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich mir auch. Bin gespannt, was da passiert. Da wird natürlich einiges der Vergangenheit zurückkehren. Man munkelt ja die Generation X. Ich hoffe. Ich auch. Naja, und dann setzte sich Daniel Bryan neben das Kommentatorenpult, denn es stand das Match CM Punk gegen Kane an und dieses Mal sollte es einen Gegner geben, aber es ging nicht um den WWE-Titel. Gut. Kane, ein Gewinner, nicht ein Gegner. Habe ich Gegner gesagt? Jo. Oh, entschuldige mich, nicht ein Gewinner. Ein Gegner gab es ja schon, aber egal. Gut, das Match konnte Kane für sich entscheiden, denn er verpasste CM Punk, nachdem dieser abgelenkt wurde, einen Chokeslam, denn Daniel Bryan lenkte halt Punk ab, beziehungsweise den Referee, und Punk sprang auf ihn aus dem Ring, auf ihn drauf und schlug auf ihn ein, dann ging er in den Ring und es gab den Chokeslam. Ja, nach dem Match wollte Kane dann, sah es erst so aus, als ob Kane sich AJ packen würde, aber Daniel Bryan kam erst und man dachte, er wolle ihr helfen. Ja, er wurde aber dann unsacht aus dem Ring befördert und anstatt AJ anzufassen oder jegliches, ist AJ aufgestanden und mit ihrer verwirrenden Art für uns alle hat sie Kane dann schöne Augen gemacht und der war ganz verwundert und ging dann auch. Also, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Also wie fandst du das Match und die Szene danach? Das Match, das war für Kane-Verhältnisse, der nun auch nicht gerade der Jüngste mehr ist, super klasse von CM Punk, da braucht man gar nicht drüber reden, der ist immer für ein gutes Match gut. Daniel Bryan hat schön interferiert, wie es sich für die Dreierfehde gehört, ja. Mit der Szene danach, da wird AJ wie so ein Wanderjoint rumgegeben. Das war jetzt sehr gut. Aber dann gab es ein Backstage-Interview von Josh Matthews mit AJ und zwar über den Blick, den sie Kane halt im Ring zugeworfen hat. Und dann passierte wieder mal etwas mit AJ, denn sie packte sich die Krawatte von Josh Matthews und machte ihn ein wenig an und sagte, wahrscheinlich bist du, Josh Matthews, mein Typ. Worauf ich gesagt habe, naja, so ist er halt. Aber, naja. Man braucht sie nicht verstehen, oder? Tja, was will man dagegen machen? Ja, dann kam es zu einem Non-Title-Match, ebenfalls wie eben auch. Kofi Kingston und R-Truth, die WWE Tag Team Champions, besiegten leider, wie ich finde, Tyler Rex und Curt Hawkins. Und zwar nach dem Trouble in Paradise von Kingston gegen Hawkins. Und das Match fand ich eigentlich auf sehr gutem Niveau. Ja, für Raw-Verhältnisse hast du da vollkommen recht. Als ich dann erstmal Curt Hawkins und Tyler Rex gesehen habe, habe ich tatsächlich gedacht, dass die das gewinnen, um eine Fehde starten. So war es leider nicht. Ja, man hätte die Outfits vielleicht ein bisschen anders lösen müssen mit dem Pink. Oh, das gilt aber auch bei Damien Sandow. Ja, da das ist auch wieder richtig. Darauf kann ich ja bei der SmackDown-X-Analyse auch mal zu sprechen kommen. Jo. Was ich noch sagen wollte, das hört sich jetzt lustig an, allerdings finde ich Kofi Kingston ein bisschen farblos. Also nicht was seine Hautfarbe angeht, sondern was seine Matches angeht und über Promos braucht man gar nicht reden, die sind von ihm sehr langweilig. Ja, ich habe ja auch schon gesagt, R-Truth finde ich um Längen besser als Wrestler und generell. Ja, gar keine Frage. Ja gut, als Wrestler, naja. Aber das ist halt wieder, Kofi Kingston erinnert mich an John Cena, der kommt am Ende immer mit seinem Finish daher, Jumping, was weiß ich, und Boom, da ist ja auch egal. Ja, Und dann endet das im Trouble in Paradise und fertig ist die Geschichte. Das ist auch nicht schön. Genau, vielleicht nochmal ein SOS dazwischen, aber mehr ja. Ich meine, der kann was, aber der wird da falsch eingesetzt. Gut, dann kam es aber zum Main Event, nämlich John Cena sollte gegen Michael Cole antreten, aber John Laurinaitis kam heraus und er sagte, dass es ein No-Disqualification-Match geben wird, aber nicht John Cena gegen Michael Cole, sondern John Cena versus Lord Tensai. Ja, und der kam dann auch, aber John Cena konnte Lord Tensai besiegen. Das sollte man festhalten. Aber John Cena holte dann später noch Michael Cole in den Ring, denn es gab dann doch das Match John Cena gegen Michael Cole. Und ja, der Referee tätigte die Ringglocke und das No-DQ-Match zwischen Cena und Cole startete. Ja, John Cena demütigte Michael Cole, nachdem dieser mehrmals weggelaufen ist, auch aufs Übelste. Zumindest auch mit einem Feuerlöscher und der Barbecue-Soße von Good Old JR Jim Ross. Naja, und ja, dann kam aber noch einmal Lord Tensai und er attackierte John Cena. Dann ging er wieder und Michael Cole setzte das Cover an, aber Cena schaffte es, was ich jetzt nicht gedacht hätte, dass er das dann gewinnt, aus dem Körper raus. Michael Cole hat sich den Feuerlöscher gepackt, der im Ring lag, und er wollte John Cena damit auf irgendeine Art und Weise schlagen. Man konnte den Ansatz nicht erkennen, so wie er den Feuerlöscher gehalten hat. John Cena konterte, zeigte den Attitude Adjustment und ja, Cena gewann gegen Michael Cole und nachher gab es dann auch nochmal eine kleine Attacke mit dem Feuerlöscher von John Cena gegen Michael Cole und Raw war zu Ende. Deine persönliche Meinung zu den zwei Main Events? Ja, Tensai mit einem guten Match gegen Cena, da muss aber jeder Cena-Gegner mal durch, der muss den ja auch durch das Match tragen. War übrigens Tensais erste Niederlage. Ja, zu dem richtigen Main Event möchte ich mal nicht so viel sagen. Ich sag mal ein Wort, nämlich Ridiculous. Das war wirklich richtig scheiße, ja. Ich mag Michael Cole wirklich und ich weiß ja nicht, warum er das überhaupt macht. Wahrscheinlich hat er eine saftige Gehaltserhöhung bekommen. Aber das war nix. Gut, mehr braucht man zu der Raw-Ausgabe nicht sagen. Sagen wir mal von 1 bis 10 Punkten, was würdest du der Raw-Ausgabe für Punkte geben? Sowas kann man jetzt mal einführen hier. Können wir gerne tun, da muss ich mal nachdenken. Ich gebe 6,8. Gut, das ist eine schöne Punktzahl. Ich war ja eigentlich von Matches her überzeugt, aber insgesamt war da nicht so viel und einiges Unnötiges auch dabei. Somit sag ich einfach mal, ja komm, gebe ich 7 Punkte. Oh, da schwimmen wir auf einer Wellenlänge, du. Also im Vergleich zu der Ausgabe, wo Lesnar returned ist, ups, da waren die Lautsprecher an, naja. Also zu der Ausgabe, wo Lesnar returned ist, das war ja mal eine klare 10. Da geht hier noch viel mehr. In der Tat, aber die Fans waren wenigstens nicht ganz ruhig. Ja, das ist immer gut. Denn wenn die Fans nicht ruhig sind, dann ist man manchmal dazu geneigt, die Ausgabe besser wahrzunehmen, als sie eigentlich war. Ja, also das war's mit der Raw-Analyse von Leon und mir. Und ich kann nur sagen, liked uns auf Facebook unter der Seite Wrestling Replay. Schaut auf unserer Homepage wrestling-replay.de.tl und ja, ihr könnt dort auch das Video nochmal ansehen, also ihr könnt euch nur dort das Video ansehen, muss man dazu sagen, und ihr könnt es auch kostenlos downloaden und schaut auch auf Kleisis Blog die alten Blogs an und ja, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut regelmäßig hier rein und am Freitag, spätestens Sonntag wegen dem EM-Spiel von Deutschland gegen Portugal, weiß ich nicht, ob ich es am Samstag bringen kann. Spätestens Sonntag die SmackDown-NXT-Analyse von mir, dem Kleisi. Und dann auch wieder auf YouTube unter anderem. Ich bedanke mich und auch danke an Leon. Ja, ich bin immer gerne zu haben, für Raw zumindest. Gut, dann bis dahin. Ciao. Tschüsschen.